Ein Teil des verbrecherischen Planes des indischen Fürsten war aufgegangen. Hope Joyner befand sich an Bord eines Schiffes, das noch in der hübschen N zu bringen. Leutnant Dick Hallowell behielt recht. Eine Überprüfung lohnen allenfalls. Adolf Meyer, Great George Street, 13 Westminster. Louis La Ratière, Campton Mansions, Notting Hill. Und Hugo Overstrain, Caulfield Gardens, 13 Kensington. Overstrain war am Montagabend in London, ist seitdem aber nicht mehr gesehen worden. Tja, bringen Sie mir einen Stadtplan, Watson. Ja, Moment. Ja. Einladung nach Schloss Windsor. Als er von dort zurückkam, zierte ihn eine wundervolle Krawattennadel mit einem Smaragd.